بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir werden heute inshaAllah عز وجل Ausschnitte vom Leben von einem Sahabi erzählen. Unsere heutige Sahabi heißt Majza'atu bin Thawrin al-Sadusi. Ich wiederhole. Majza'atu bin Thawrin al-Sadusi. رضي الله عنه وأرضاه. Wir werden mit der Geschichte von diesem Sahabi anfangen, nachdem die Sahaba, die Muslime, رضي الله عنهم وأرضاهم, diese Helden, die Persien in der Schlacht von Al-Qadisiyya besiegten, nachdem diese Sahaba, diese Kämpfer, die Schlacht zu Ende gemacht haben und die Perser eine Niederlage gegeben haben, wie sie noch nie gekannt hatten, nachdem diese Kämpfer, diese Mujahideen zufrieden mit der Beute waren und glücklich, dass sie endlich dieses Imperium zerstörten, und nachdem diese Sahaba, diese Kämpfer sich wünschten, weiter fi sabilillah gegen die Perser zu kämpfen, um diesem Thron von Kisra den endgültigen Schlag zu geben, damit sie dieser Thron, dieses Imperium endgültig wegschaffen. Diese Muslime, die da waren, haben nicht auf ihren Wunsch lange gewartet, dass sie weiter gegen die Perser kämpfen. Denn wie gesagt, nachdem die Muslime die Perser besiegten, haben sie sich gewünscht, weiter zu kämpfen. Sie konnten aber nicht weitermachen, bis ein Befehl von Amir al-Mu'minin zu ihnen kommt. Diese Wartezeit hat nicht lange gedauert. Und Amir al-Mu'minin hat ihnen dann einen Gesandten geschickt, der zu ihnen aus Al-Madina al-Munawwara mit einer Nachricht kam. Sie waren in Al-Kufa. Wir wissen, dass Al-Kufa die Basis der Muslime in Irak war. Und so ist dieser Botschafter gekommen mit einer Nachricht von Amir al-Mu'minin zu Abu Musa al-Ash'ari. Denn Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu wa ardah, er war al-Amir, er war der Führer von dieser Armee. Und er war der Verantwortliche für die Armee, die gegen die Perser kämpfen sollte. Als Abu Musa al-Ash'ari die Nachricht gelesen hat, hat er gesehen, wie ihm Amir al-Mu'minin den Befehl gab, dass er zu den anderen muslimischen Soldaten geht, die aus Al-Basra kommen, und dass sie alle zusammen Richtung Al-Ahwaz. Al-Ahwaz ist jetzt ein Gebiet in West-Iran. Und hier bekam dieser Sahabi den Befehl, dass er sich mit den anderen Soldaten der Muslime trifft und Richtung von Al-Ahwaz zu gehen, damit er Al-Hurmuzan verfolgen kann. Al-Hurmuzan war der Führer der Armee der Perser, damit die Muslime ihn endgültig besiegen und damit er keine Gefahr mehr für die Muslime stellen kann. Und damit sie auch die Stadt Zustar befreien oder erobern. Zustar war die wichtigste und die reichste Stadt von diesem Imperium. Der Befehl von Al-Khalifa Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wa ardah war da für Abu Musa al-Ash'ari, damit er mit seinen Ritter Richtung Zustar geht, um diese Stadt zu befreien und um Al-Hurmuzan endgültig geschlagen. In diesem Brief stand, dass er, dass Abu Musa al-Ash'ari, Majza'atu bin Thawrin al-Sadusi mitnehmen muss. Und er hat ihm gesagt, nimm Majza'atu bin Thawrin al-Sadusi. Er ist der Herr von Bani Bakr. Und er ist Al-Amir von Bani Bakr. So nimm er mit und du sollst ihn an deiner Seite haben. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu wa ardah, gehorchte den Befehl von Khalifat al-Muslimin, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu wa ardah. Er hat seine Armee vorbereitet und er hat sich beeilt, Richtung Zustar zu gehen. Und er nahm Majza'atu bin Thawrin al-Sadusi. Er ist dann losgefahren mit dieser Anzahl, mit dieser großen Anzahl von Ritter, und er hat sich mit den Soldaten, die aus Al-Basra kamen, getroffen, und sie sind dann alle zusammen Richtung Zustar gegangen, damit sie diese Stadt erobern. Und sie haben eine Stadt nach der anderen erobert und sie haben die Perser von einer Stadt zu der anderen vertrieben, bis sie endlich vor dieser großen Stadt waren. Susa, eine gigantische Stadt. Diese Stadt, sie war auf einer Höhe gebaut und unter dieser Stadt fließ ein Fluss. Und Kisra hatte eine Quelle auf dieser Stadt gebaut, die mit dem Wasser von dem Fluss ausgefüllt wurde, damit die Stadt genug Wasser hat. Und diese Stadt war mit einem Mauer umgeziegelt. Das heißt, um die Stadt herum gab eine Mauer. Und dieser Mauer war sehr groß. Viele Gelehrten sagen, dass dieser Mauer der erste Mauer oder der erste Mauer, der jemals gebaut wurde, um eine Stadt zu schützen. Diese Stadt hatte unterirdische Tunnels und Kanäle, die eine sehr komische Bauart haben. Diese Stadt jetzt, ihr könnt euch vorstellen, sie liegt in einer Höhe, der Mauer ist sehr groß und um sie herum gibt es Wasser. Wie kann jemand diese Stadt erobern? Das ist sehr schwer. Al-Hormuzan hat das nicht so gelassen. Er hat sogar ein Khandaq, ein Grab oder Gräber um die Stadt herum gegraben, damit die Muslime diese Stadt nicht erobern können. Und dann hat er seine besten Ritter und seine besten Soldaten zwischen der Stadt und diesem Gräber stehen lassen, damit sie die Stadt verteidigen. Als die Muslime ankamen, haben sie dann die Stadt umzingelt. Die Armee der Muslime haben dann diese Stadt 18 Monate lang umzingelt. In diesen 18 Monaten haben die Muslime gegen die Perser 80 Schlachten durchgeführt. Sie haben 80 Schlachten gemacht in diesen 18 Monaten. Jede von diesen Schlachten fing mit einem Duell an. Zwischen den Besten unter den Perser und der Beste unter den Muslimen. Nachdem dieser Duell zu Ende war, fing sofort die Schlacht an. Eine Schlacht, die wirklich hart war, die die Menschen bis dann nicht gekannt haben. In diesen 80 Schlachten wurde Majza'at ibn Thawrin al-Sadusi sehr gut von Allah Azza wa Jal geprüft. Er war der Muslim, der sich um den Duell kümmerte. Er hat so getan, dass er die Feinde des Islams und sogar die Muslime selbst verblüffte und erstaunte. Alle waren überrascht. Keiner konnte sich vorstellen, dass Abu Thawr al-Sadusi machen konnte, was er getan hat. Denn er hat es erreicht, in diesen Duellen mehr als 100 Perser zu töten. Jedes Mal, dass er zum Duell ging, hat er gewonnen, in 80 Schlachten. Stellt euch vor, jedes Mal, dass ein Perser rauskommt, kommt Majza'at ibn Thawrin al-Sadusi gegen ihn. Und er kämpft gegen ihn und er besiegt ihn. Und einen Tag danach, im nächsten Schlacht, ist derjenige, der gegen die Perser kämpft, wieder Majza'at ibn Thawrin al-Sadusi. Jede Schlacht war so. Und jedes Mal hat Majza'at ibn Thawrin al-Sadusi gewonnen und er hat den Feind getötet. Das heißt, die Perser, sie brauchten nur seinen Namen zu hören, damit sie hysterisch werden und damit sie vor Angst zittern. Und sein Name hat Mut und Stolz in den Herzen der muslimischen Soldaten geworfen. So war sein Name, weil er jedes Mal, dass er gekämpft hat, hat er den Feind getötet. Dann ist zu jedem klar geworden, warum Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wa ardah zu Abu Musa al-Ash'ari das gesagt hat, was er gesagt hat. Und zwar, dass er auf jeden Fall Majza'at ibn Thawrin al-Sadusi mitnehmen soll. Am Ende der 80. Schlacht, als die Muslime gegen die Perser gekämpft haben, haben dann die Muslime so gut gekämpft, dass sie gezwungen haben, dass sie die Perser gezwungen haben, ihre Stellungen zu verlassen. Die Perser sind dann geflohen und haben die Türme, die um diese Gräber waren, verlassen. Und dann konnten die Muslime diese Gräber erobern und sie waren vor der Mauer von dieser Stadt. Jeder konnte sich glauben, dass jetzt die Schlacht zu Ende ist. Aber die Lage der Muslime ist dann schlimmer geworden und schwieriger geworden. Denn die Perser haben sie von der Mauer von dieser Stadt mit ihren Pfeilen und mit allen vorstellbaren Waffen also bombardiert. Und die Muslime konnten nicht mehr in der Nähe von dieser Stadt gehen. Die Perser haben heiße Ketten, große Eisenketten, die heiß gemacht wurden, von der Mauer gehängt. Und jedes Mal, dass ein Muslim versuchte, diesen Mauer zu klettern, haben sie ihn mit diesen Ketten gehängt, so dass er sich verbrennt und sofort stirbt. Die Muslime haben dann gesehen, dass die Sache schwieriger geworden ist. Und der Emir der Muslime hat dann gesagt, die Lage ist jetzt sehr kompliziert geworden. Und Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu wa ardah, hat angefangen zu beten, dass Allah Azza wa Jal eine Lösung zu den Muslimen gibt. und plötzlich, während er um den Mauer herum war, ist neben ihm ein Pfeil gefallen. Als er diesen Pfeil nahm, da war ein Brief. Er hat diesen Brief gelesen und da stand Folgendes. Ein Perser hat ihm etwas geschrieben. Er hat ihm gesagt, ich vertraue euch, Muslime, und ich frage euch um Sicherheit. Für mich, für mein Geld und für meine Familie und für diejenigen, die mit mir sind. Und ihr habt von mir das Versprechen, dass ich euch einen Eingang zu dieser Stadt zeige, das niemand außer mir kennt. Dann hat Abu Musa al-Ash'ari in diesem Brief die Antwort geschrieben, indem er zu diesem Perser die Sicherheit gegeben hat, dass ihm nichts geschehen wird, wenn er die Muslime hilft. Und hat ihm dann diesen Pfeil zurückgeschickt. Als dieser Perser sicher war, dass die Muslime ihm Al-Aman in Sicherheit gegeben haben, dann ist er rausgekommen. Denn er hatte schon gehört, dass die Muslime ihr Wort halten. Und dass die Muslime, wenn sie etwas versprechen, dass sie es nie brechen. Dann ist dieser Mann zu ihnen in der Dunkelheit der Nacht rausgekommen. Und er ist zu Abu Musa al-Ash'ari gegangen. Und er hat ihm dann seine wahre Geschichte erzählt. Er hat ihm gesagt, ich gehöre zu den Adligen von meinem Volk. Und Al-Hurmuzan hat meinen älteren Bruder getötet. Und dieser Mann hat das Geld von meinem Bruder genommen und er hat seine Familie auch genommen. Und ich sehe in seinen Augen Feindschaft für mich. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich kann überhaupt nicht vertrauen, dass er mich und meine Familie überleben lässt. Deshalb habe ich eure Gerechtigkeit zu seiner Ungerechtigkeit bevorzugt und eure Treue zu seinem Verrat bevorzugt. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen und mein Leben jetzt ist in Gefahr. Und dieser Mann hat uns nur Unterdrückung und Ungerechtigkeit gebracht. Und ich habe mich dann entschieden, euch einen Eingang zu dieser Stadt zu zeigen. Das ist ein Eingang, das Al-Hurmuzan nicht kennt und das sehr wenige kennen. Vielleicht bin ich sogar der Einzige, der das kann. Dieser Eingang wird euch zum Inneren von Tustar bringen, damit er dann diese Stadt endlich befreien könnt. Abu Musa al-Ash'ari war sehr glücklich mit dieser Nachricht. Dieser Mann sagte ihm, du musst mir einen Mann geben, der sowohl stark ist, als auch mutig ist, als auch viel Verstand hat. Und dieser Mann muss gut schwimmen können, damit ich ihm den Weg zeige. Dann hat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardah Majza'ata bin Thawr al-Sadusi gerufen. Und er hat ihm diese Sache erzählt. Und er sagte ihm, helfe mir mit einem Mann von deinem Volk, das Verstand und Mut und Stärke hat und das schwimmen kann. Dann hat ihm Majza'atu bin Thawr al-Sadusi folgendes gesagt, lasse, dass ich diesen Mann bin und lasse, dass ich diesen Mann werde. Dann sagte ihm Abu Musa al-Ash'ari, wenn du das möchtest, dann bitteschön, ala barakatillah. Dann hat er ihm gesagt, hör mal ganz genau zu, du musst richtig beobachten, wie der Weg ist. Du musst lernen, wie der Weg ist, damit du uns später zeigst, wie wir in diese Stadt reinkommen können. Und geh und suche, wo Al-Hurmuzan ist. Und sehe ganz genau, wie er aussieht. Weil die Muslime nicht wussten, wie Al-Hurmuzan aussah. Er hat ihm gesagt, du musst ihn kennen und erkennen. Und tu nichts, was ich dir jetzt nicht befohlen habe. Du sollst nichts von dir selbst machen. Du darfst keine Initiative machen. Dann hat Majza'at ibn Thawr radiyallahu anhu wa ardah sam'an wa ta'atan gesagt, ich gehorche dir. Er ist dann in der Nacht mit diesem Perser gegangen. Und dieser Perser hat ihn in einem Tunnel reingebracht, unter der Erde. Dieser Tunnel hat zwischen den Fluss und die Stadt verbindet. Dieser Tunnel war manchmal sehr breit, so dass 100 Männer in diesem Tunnel gehen könnten. Und plötzlich wurde der Tunnel sehr eng, so dass niemand das gehen kann. Sogar die Leute, die das durchqueren könnten, die müssten schwimmen. Und das war auch wie ein Labyrinth. Das heißt, es gab viele Wege. Dann hat Majza'at ibn Thawr al-Sadusi radiyallahu anhu wa ardah den Weg richtig beobachtet. Und dann hat er ganz einfach gelernt, wie er nochmal von diesem Weg gehen kann. Bis er plötzlich mit diesem Perser im Zentrum von dieser Stadt war. Er war jetzt im Zentrum von Tastur. Dieser Perser hat ihm dann gesagt, hier ist der Weg, habe ich dir schon gezeigt. Und schau mal da ganz vorne, da ist der Lager von Al-Hurmuzan. Und er hat ihm Al-Hurmuzan gezeigt, er hat ihm gesagt, da ist der Mörder von meinem Bruder und da ist seine Karte. Als Majza'atu bin Thawr Sadduzi, Al-Hurmuzan, sah, wollte er ihn sofort töten. Er hat seinen Pfeil rausgeholt, er hat den Pfeil im Bogen gelegt und er hat auf ihn gezählt und er wollte ihn töten. Aber dann hat er sich daran erinnert, dass Al-Amir Abu Musa Al-Ash'ari, radiallahu anhu wa ardah, ihm befahl, nichts zu unternehmen, bevor er ihn fragt. Dann hat er wieder sein Pfeil zurückgesteckt und ist zurückgekehrt. Ohne diesen Bedürfnis zu erfüllen, ohne diesen Wunsch, diesen Verbrecher zu liquidieren, zu erfüllen. Abu Musa Al-Ash'ari, nachdem er wieder unser Sahabi getroffen hat und nachdem ihm die gute Nachricht gebracht wurde, dass jetzt der Weg klar und deutlich ist, er hat 300 mutige Männer vorbereitet. Er hat sie geholt und hat ihnen gesagt, ihr werdet jetzt in eine sehr gefährliche Mission gehen. Ihr sollt und ihr werdet inshallah azza wa jal Testur erobern. Er sollt Majza'at ibn Thawr al-Sadusi folgen in diesem Tunnel. Und dann, sobald ihr in der Stadt seid, werdet ihr die Stadt erobern, er werdet uns die Toren öffnen und wenn ihr At-Takbir, wenn ihr Allahu Akbar schreit, das ist das Zeichen, dass wir angreifen können. Diese 300 Männer waren die mutigsten und die stärksten und die konnten alle sehr gut schwimmen. Und ihr Herz war wie ein einziger Herz. Sie waren alle zusammen. Als sie gehen wollten, hat sich Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu wa ardah von ihnen verabschiedet und hat für ihnen Ad-Dua gemacht. Majza'at ibn Thawr al-Sadusi hat dann zu diesen 300 Männern befohlen, dass sie ihre Kleidungen loslassen, dass sie nur das anziehen, was notwendig ist, um die Aura, um ihren Körper zu bedecken und dass sie nichts mehr tragen dürfen, was schwer ist. Sie sind dann alle zusammengegangen und sie sind in diesem Tunnel reingegangen, in diesem Labyrinth und sie sind weitergegangen, rechts und links und das Wasser war plötzlich hoch und die mussten schwimmen und plötzlich konnten sie alle zusammen gehen. Majza'at ibn Thawr al-Sadusi ist mit diesen mutigen Männern weitergegangen und die haben fast 2 Stunden gebraucht, um diesen Tunnel zu überqueren, indem sie den Tod bekämpft haben. Als sie rauskamen, haben sie gemerkt, dass dieser Tunnel von ihnen eine große Anzahl von Männern geschluckt hatte. Majza'at ibn Thawr al-Sadusi hat gesehen, dass 220 von seinen Männern in diesem Tunnel gestorben sind und dass nur 80 Männer mit ihm rausgekommen sind. Sie sind alle in diesem Tunnel verloren gegangen. Sie sind gestorben oder manche haben sich verfahren und konnten nicht mehr den Ausweg finden. Von 300 Männern sind nur 80 gekommen. Und diese 80 Männer sollten jetzt die Toren von Testur öffnen. Sobald Majza'at ibn Thawr al-Sadusi und seine Männer im Zentrum der Stadt wurden, haben sie ihre Schwerter rausgeholt und sie haben die Perser, die die Toren der Stadt bewahrten und schützten, sie haben diese Perser angegriffen und sie haben sie alle getötet, mit Willen von Allah Azza wa Jal und mit Hilfe von Allah Azza wa Jal. Dann haben sie die Toren geöffnet und sie haben alle wie ein Mann geschrien, Allahu Akbar. Sie haben At-Takbir geschrien, um das Zeichen zu der Muslime, die draußen waren, zu geben, dass sie jetzt die Stadt angreifen können. Alle Muslime sind auf einmal in diese Stadt reingekommen. Sie haben die Stadt angegriffen und die Perser waren überrascht. Sie konnten nicht glauben, dass die Muslime in der Stadt eingedrungen sind. Die Muslime sind reingekommen und dann fing eine Schlacht, die keine gleiche hat, weil die Muslime sehr wenig waren und die Perser sehr viel waren. Und trotzdem waren die Perser in dieser Stadt versteckt. Die Muslime sind reingekommen und haben gekämpft wie ganz mutige Männer. Das ist eine Schlacht, die die Geschichte uns in ihre Bücher zeigt, wie mutig diese Muslime waren, wie sie mit einer ganz wenigen Zahl von Männern und ganz wenigen Waffen gegen so großen Armeen gekämpft haben. Während die Schlacht weiterlief, hat Majza'at ibn Thawr al-Sadusi al-Hurmuzan gesehen. Dann ist er sofort in seine Richtung gegangen und hat in einem Duell gegen al-Hurmuzan gekämpft. Er kämpfte gegen al-Hurmuzan. Und als er versuchte, den Al-Hurmuzan mit seinem Schwert zu schlagen, ist Al-Hurmuzan dann zurückgetreten und der konnte dann diesen Sahabi mit seinem Schwert schlagen. Dann ist unser Sahabi verletzt auf dem Boden gefallen und er ist wegen seiner Verletzungen erlitten. Und Al-Hurmuzan konnte überleben. dieser Sahabi, dank ihm haben die Muslime diese Stadt erobert, aber er konnte nicht weiterleben, um zu sehen, wie diese Stadt in der Hand der Muslime fällt, wie diese Stadt von der Hand der Perser befreit wird. Aber Alhamdulillah, er hat seine Belohnung bei Allah Azza wa Jal und die Stadt wurde befreit. Dann sind Gesandten von Abu Musa al-Ash'ari zu Al-Madina al-Munawwara gesandt worden, um die gute Nachricht zu den Muslimen zu geben, dass diese Stadt endgültig erobert wurde und dass jetzt nur eine Sache von Zeit ist, dass ganz Persien in der Hand der Muslime erobert. Was ist mit Al-Hurmuzan geschehen? Al-Hurmuzan ist als Gefangene der Muslime mit seiner Krone, mit seinen Kleidungen aus Seide, als Gefangene Richtung Medina gebracht worden, ohne Ehre und ohne nichts, damit er vor dem Kalif der Muslime steht. Das war unser Sahabi von heute. Majza'atu ibn Thawr al-Sadji, ein mutiger Mann. Er hat sehr viel gemacht. Er konnte nur in Duellen mehr als 80 Mushrikin töten. Ein sehr starker und schlauer Mensch. Er hat sein Leben fi sabilillah verlassen. Möge Allah Azza wa Jal uns alle gute Muslime machen und möge Allah Azza wa Jal so machen, dass wir auch etwas fi sabilillah geben können. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das von Allah Azza wa Jal. Habe ich was Falsches gesagt, ist das nur von mir und von Shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.